Jeff Buckley gilt als einer der faszinierendsten Künstler der 1990er Jahre. Er war ein außergewöhnlicher Musiker, dessen Stimme und Ausdruckskraft die Menschen in ihren Bann zog. Seine Musik vereinte verschiedene Genres wie Rock, Folk, Art-Pop, Jazz und klassische Einflüsse miteinander. Er gilt heute als einer der größten Musiker seiner Zeit. Jeffrey Scott Buckley wurde am 17. November 1966 in Kalifornien geboren. Schon als Kind hörte er viele verschiedene Arten von Musik wie Rock, Classic und auch indische und arabische Musik. Diese Vielfalt prägte ihn stark. Er beherrschte mehrere Instrumente, aber außergewöhnlich war vor allem seine Stimme. Er konnte über 4 Oktaven singen und seine ausdrucksstarke Stimmfarbe verlieh seinen Liedern Intensität. Too young to hold on, and too old to just break free and run. Sometimes a man gets carried away, and he feels like he should be having his fun. 1994 erschien Grace, das erste und einzige Studioalbum, das Jeff Buckley zu Lebzeiten veröffentlichte. Es enthält nur 10 Songs, aber jeder einzelne ist besonders. Es ist kein typisches Rockalbum, sondern ein komplexes, emotional aufgeladenes Werk. Die Songs of Grace sind poetisch und kunstvoll. Das Album beginnt mit einem Song namens Mojo Pin, welches zu Beginn träumerisch ist und in einem Ausbruch innerer Zerrissenheit endet. A Lover, You Should Have Come Over ist ein bittersüßer Monolog, während der Titelsong Grace spirituelle Themen beinhaltet. Am bekanntesten wurde doch sein Cover Hallelujah, das ursprünglich von Leonard Cohen stammt. Diese Interpretation ist heute weltberühmt. Auch andere Lieder wie Forget Her, Lilac Wine oder Last Goodbye zeigen, wie gut er Gefühle in Musik verwandeln konnte. Künstler wie David Bowie oder Jimmy Page nannten es später als eines ihrer Lieblingsalben. Tragischerweise kam Jeff Buckley 1997 bei einem Badeunfall in Mississippi ums Leben. Er wurde nur 30 Jahre alt. Nach seinem Tod erschienen mehrere Alben mit Live-Mitschnitten und Demo-Versionen, unter anderem Sketches for My Sweetheart the Drunk. Das zeigte, in welche Richtung Buckley sich musikalisch weiterentwickeln wollte. Obwohl er nur ein Album veröffentlichte, prägte er die Musikwelt stark. Sein Einfluss ist bis heute spürbar. Zahlreiche Künstler wie Coldplay und Radiohead sagen, dass sie von ihm inspiriert wurden. Jeff Buckleys Musik ist voller Kontraste. Gerade diese Gegensätze machen seine Werke so eindrucksvoll und nachhaltig. Lilac wine, I feel. I'm ready, oh, my love. Jeff Buckleys Musik berührt auch Jahrzehnte nach seinem Tod viele Menschen und er hinterlässt ein bleibendes Vermächtnis.